Heute ist nichts Offizielles. Ganz unoffiziell, denn ich kann ruhig trinken. Ah ja. Frage Nummer 1. Liebe Bante, Mitleid oder Mitgefühl für die ganze Welt zu empfinden wie der Buddha? Wie ist das möglich, ohne permanent selbst mitzuleiden? Boah. Permanent selbst. Wie ist das möglich? Durch Erfahrung ist das möglich. Wenn man Vipassana geübt hat, so wie ein Buddhist üben sollte, dann in allen Erfahrungen, die wir machen in der Welt, wird man nichts Permanentes finden können, auch wenn er sich bemüht, wie der beste spanische Bulle. Der kein Gladiator mit ihm kämpfen möchte, findet einen einfach nicht. Und wenn er nicht findet, dann weiß er. Aber solange er nicht findet, wird er immer im Zweifel sein. Selbst ist etwas von Definition, was dauert. Aber in unserer Erfahrung eben nichts dauert. Wenn man Vipassana geübt hat, obwohl es für manche unangenehm sein möchte, es ist ebenso. Und die Wahrheit lässt sich einfach nicht ändern. Wenn man das durchgesehen hat, wird man nicht diese Frage stellen, weil man weiß einfach. Ist das eine gute Antwort? Na prima, dann gehen wir zur zweiten. Der Begriff Wissensklarheit bedeutet, diese sich immer bewusst zu sein, was man macht und weshalb man das macht. Aha, okay, dann das müssen wir erklären. Das Bild des nicht differenzierten Atems, welches man sich in der Nasengegend vorstellt, man vorstellt sich das nicht, das existiert, es ist da. Wenn es nicht da ist, dann muss man diese Bestattungen ist doch auch ein Konzept in den Wandel unterworfen. Können Sie dazu noch etwas sagen? Okay, das soll man gut erklären. Also Wissensklarheit. Wissensklarheit ist Sampajanya. Und Sampajanya von Definition für diejenigen, die etwas Pali oder Sanskrit gemacht haben, ist Sam heißt zusammen. Und Bajania ist, man hat die Kapazität, die Sachen mit Weisheit zusammen tun. Das ist Sampajanya. Es ist in Abhidhamma, Theravada Abhidhamma wird es einfach als in Dhammasangani als ein von den vielen, vielen Synonymen von Weisheit gegeben. Jetzt, das heißt, dass man mit Weisheit und zur Weisheit, was ist die Manifestation von Weisheit? Weisheit, Manifestation von Weisheit ist Klarheit. Die Weisheit macht die Sachen klar, so wie wenn man in ein dunkles Raum Licht bringt, kann man sehen. Aber wenn man nicht hinein Licht bringt, wird man nicht imstande sein zu sehen. Und dann, was geschieht, wie die Geschichte mit den großen Elefanten, man fasst Fuß und man denkt, das Elefant ist wie eine Säule, andere fasst Rissen, dann denkt das Elefant ist wie ein Rohr, andere fasst diese Körper, dann denkt er, das Elefant ist wie Mauer, grobe Mauer. Aber das ist gar nicht Elefant. In Jatakas gibt es auch sehr schöne Geschichten. Soll ich erzählen? Na prima, erzähle mir. Es gibt Jataka, heißt Kimsuka Jataka. Diejenigen, die in Indien gelebt haben, kennen Kimsuka Baum. Der hat sehr schöne rote Blumen. Wie heißt das auf Deutsch? Diese Eisenbaum oder sowas. Der hat sehr diese, in Indien ist ziemlich üblich, besonders in Maharashtra, wo in Zentralindien, überall in den Dörfern, der hat sehr grobe Rinde. Und wenn er blühtet in Winter. Und was macht der gute, der gute Baum, was macht er? So wie die Bäume hier bei uns in Europa, er verliert die Blätter. Dann kommen die Blüten und dann kommen die Blätter. Und dann wird er wie hier in Buchenberg, die Bäume in Buchenberg, so wird er im Winter. Und der gute König hat, unser Held Bodhisattva hat vier Söhne, und er wird sie zur Weisheit bringen. Dann, was macht er? Er ruft seinen Wagenlenker und sagt, lieber Freund, du nimmst ein nach dem anderen Kimsuka Baum zu sehen, was in verschiedenen Zeiten. Dann er nimmt einen in Frühling, einen in Sommer, einen in Regenzeit, einen anderen in kalte Zeit. Und dann sagt er, na, liebe Freunde, hast du Kimsuka Baum gesehen? Ja, habe ich gesehen, Vater. Wie sieht Kimsuka Baum so? Er sieht rot aus. Wie sieht Kim Zuckerbaum aus? Er sieht so sehr feine Blätter aus. Wie sieht Kim Zuckerbaum? Er sieht große Blätter. Wie sieht Kim Zuckerbaum? Er sieht wie diese hier in Buchenberg im Winter. Na, dann fragt er nach, na, welche ist richtig? Dann sagen Sie bitte. Dann Sie sind verwirrt. Dann er sagt, alle sind richtig, aber diese richtig ist unrichtig. Man muss die Zusammenhänge sehen, dann kann man sehen, was Kim Zuckerbaum ist. Genauso, das ist Sampajanya. Man muss mit Weisheit die Sachen zusammentun. Dann weiß man, was Kim Zuckerbaum ist. Oder man weiß, wie diese Bäume, was sie sind. Hier, weil sie sind ganz anderes im Herbst, ganz anderes im Frühling, ganz anderes im Winter, muss man Zusammenhänge studieren, dann kann man über diese Bäume reden. Genauso ist es mit alles, was wir in der Welt erfahren. Wir werden nur imstande sein, über unsere Erfahrung richtig zu berichten, wenn wir die Sachen richtig zusammenschließen. Dann werden wir wissen, dass was eigentlich Inhalt von unserer Erfahrung ist. In diesem Inhalt von unserer Erfahrung, unsere Erfahrung ist ein Prozess. In diesem Prozess erscheinen verschiedene Faktoren, die sich ergänzen. Ohne Objekt kein Bewusstsein, ohne Anwenden zu dem Objekt, im Geiste machen oder so kein Bewusstsein. Ohne Gefühl kein Bewusstsein. Wenn die Voraussetzungen da sind, wenn Sinnenorgan in Ordnung ist, wenn Aufmerksamkeit da ist, wenn Objekt da ist, und so weiter, wenn Auge ist nicht blind, ist gesund, wenn Auge nicht gesund ist, dann zwei Monde sieht man und so weiter. Die Bedingungen erscheinen, die Bedingungen bestimmen den Inhalt von unserer Erfahrung. Das zu wissen, ist dann Wissensklarheit. Wenn man Samatha übt, Wissensklarheit ist, dann zu verstehen, wie im Prozess von Upanijana, von den wie sagt man Upanijana? Von den näheren Betrachtung von dem Objekt, in dem der Geist sich nicht von dem Objekt entfernt, wenn sich der Geist entfernt von dem Objekt, gleich merken, wenn er sich nicht entfernt, wie dieser Prozess von Wahrnehmung verfeinert wird, welche sind die Faktoren von dieser Verfeinerung, das ist Wissensklarheit in Samatha. Nur wenn man diese Wissensklarheit hat, wird man dann imstande sein, im Zustand von Samadhi zu gelangen. In Vipassana Vipassana-Aspekt von Sampajanya ist, dass man davon bewusst wird, dass die Objekte und subjektive und objektive von der Erfahrung ist nur ein Prozess. In diesem Prozess innere und äußere sind immer im Prozess von Entstehen und Vergehen. Ohne das, wir werden nie in der Welt etwas erfahren können. Das ist die Natur der Erfahrung. Wenn man das sehr klar sieht, das ist dann Wissensklarheit. Dann wird man nie in eine beständige Selbst innen oder außen glauben können. Das ist eben Aspekt von Sampajanya, von Weisheit im Sinne von Verständnis von eigenen Eigenschaften und gemeinsamen Eigenschaften von Subjekt, die Subjekt und Objekt von die Subjekt und Objekt zustande bringen, kann man sagen. Ja? Also, wenn man Wissensklarheit hat, dann wird man imstande sein, die vier Ghanas, vier Dichtheiten, kann man sagen, Verdichtungen. Vier Verdichtungen werden sich lösen. Das ist dann Wissensklarheit. Welche vier Verdichtungen? Santati-Ghana-Verdichtung gegenüber die Tatsache, dass innen und außen, außer Kontinuität, die in jedem Augenblick unterbrochen wird, gibt es nichts Beständiges. Dann Samuhagana, dass in diesem Momenten von Erfahrung, inneren und äußeren Erfahrung, diese Momente sind zusammengesetzt von vielen Elementen. Es ist ein Moment der Erfahrung, kommt zustande durch viele, viele Faktoren, die innere Prozess und äußere Prozess definieren. Ohne diesen Faktoren kommt innere und äußere nicht zustande. Und dann Kichaghana. Kichaghana heißt, indem man sieht innere und äußere als Zusammensetzung von verschiedenen Faktoren. Wenn man diese Faktoren analysiert, wird man imstande sehen, dass jeder von den Faktoren hat andere Funktion. Deswegen kann man nicht von etwas Beständiges, von etwas Dauerndes, etwas, was einen Kern in sich selbst hat, sprechen. Wenn man diese drei Dichtheiten, Verdichtungen. Wenn man diese vier Verdichtungen gelöst hat, diese drei Verdichtungen gelöst hat, na wie prima, dann sieht man kein Ich innerhalb sich selbst, kein Ich außerhalb sich selbst. Und, das ist Aramana Ghana, diese Illusion von einem Objekt, das dauert. Und existiert außerhalb von diesem Prozess von Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick in der Welt, gibt es kein solches Objekt. Außer natürlich Konzepten und Nirvana, die in diesem Sinne von weltlichem Objekt, kein weltlicher Objekt sind. Das ist dann Sampajanya. Wenn man diese Sampajanya hat, auch wenn man sich bemüht, wie ein spanischer Bulle, wird man nie imstande sein, irgendetwas Beständiges innerhalb von sich selbst und außerhalb von sich selbst in der Welt zu sehen. Das ist, was ist zu verstehen, was soll man sehr, sehr klar in sich selbst erleben, damit man etwas tiefer den Buddhismus versteht. Wenn man das gemacht hat, wenn man dann beschimpft wird, wird man sich nicht mehr viel ärgern können, wenn man geschlagen wird, wird man sich auch nicht viel ärgern können, wenn man unangenehme Situation kommt, wird man es nicht so tragisch nehmen können. Das ist Wissensklarheit. Was ist noch jetzt das Bild des nicht differenzierten Atmens, welches man sich in der Nasengegend vorstellt? Eben, es ist nicht Vorstellung, es ist Wahrnehmung. Ist besser als Vorstellung. Oder Vorstellung kann man sagen? Wahrnehmung. Wahrnehmung ist noch auch ein Konzept und dem Wandel unterworfen. Eben, wahre Atmen ist dem Wandel unterworfen. Konzeptatmen sieht man nicht so klar, Wandel von, obwohl Atmen ist nichts anderes als Wind, und Wind ist da, damit Bewegung existiert, indem man ihn als Konzept betrachtet, man bewegt sich nicht damit. Aber wenn man ihn als Wind betrachtet, Wind ist Druck oder Stützen, dann wird man nicht mehr bei Konzept bleiben können. Deswegen wird man nie imstande sein, in ganz tiefe Versenkung kommen. Man kann in Versenkung kommen, aber das ist nicht sehr tiefe Versenkung. Tiefe Versenkung ist nur möglich, wenn Objekt der Wahrnehmung sich nicht ändert. Und das ist möglich nur auf Konzept. Im Konzept sieht man nicht Prozess von momentaren Entstehung und Vergehen. Wenn ich mir das ansehe, dass morgen wird es genau dasselbe Magnetophon oder wie heißt das? Wenn ich mir ansehe, dass morgen komme ich, wird es ungefähr dasselbe. Vorausgesetzt, ich bin nicht besoffen, was nicht der Fall sein kann, wenn ich nicht mein Bewusstsein verliere oder ganz verwirrt bin, wird es immer morgen, übermorgen, sogar nach einem Jahr wahrscheinlich, wenn nicht zu viel hier im Haus zu viel Wechsel sein wird. Es wird immer, wenn ich nach einem oder zwei Jahren komme, es wird immer dasselbe sein. Aber das ist auch nur ein Konzept. Wahre Natur, wahre Erfahrung von dieser Sache, aber ist ein Wandel. Genauso mit unserem Körper, genauso drinnen, genauso draußen. Die wahre Inhalt von Erfahrung ist immer in Wandel. Aber die Konzepte und Nirvana eben sind besondere Objekte der Erfahrung, indem man nicht Wandel sieht. Wenn ich oder sieht nicht klar. Die Konzepte sich ändern auch, aber nicht so offensichtlich. Nicht so offensichtlich. Also ein Objekt, das sich nie ändern kann und was in diesem Sinne kann man es nicht als Objekt in der Welt betrachten, ist Nirvana. Und das ist zu sehen. Das ist zu erfahren. Wenn man das erfahren hat, dann alle diese Fragen kommen nicht mehr. Die Definition für die vier Verdichtungen, kommt es aus der nördlichen Tradition? Südlichen, das ist in den Kommentaren von Theravada an vielen Stellen. Auch in Kommentar zu Satipatthana Sutta kommt es. Auch in Kommentare, in vielen Kommentaren kommt es auch. In Kommentaren zu Abhidhamma kommt es auch. Liebe Bhante, kannst du nochmal den Unterschied zwischen der Grobheit des Geistes erklären und den Unreinheiten? Wir haben schon gesagt, dass Grobheit des Geistes, was in Pali Dutula heißt, in Sanskrit Daustulyam, auf Chinesisch wird Zu Zhong übersetzt. Zu Zhong, Zu heißt Rau. Rau und Jung heißt schwer. Was rau und schwer, nicht fein und nicht leicht. Das ist eben das. Die alten Chinesen waren sehr, sehr weiß. Wenn man diese Grobheit erfährt, dann konkret, das ist genau das, was man erfährt. Schwere, nicht Leichtigkeit. Und Rauheit, nicht Feinheit. Wegen Schwere und Rauheit, wir obwohl wir mit der Tatsache von Leiden immer verbunden sind, wir sehen das nicht, erfahren das nicht. Und während diese Rauheit und Schwere, obwohl wir meditieren möchten, wir kommen nicht tief in Meditation. Die Voraussetzung für Meditation, wir haben schon erklärt, ist Pasadi, Prashrabdi, Ching'an, was genau das Gegenteil von Zujung, von Rauheit und Schwere ist. Jing heißt leicht und An heißt Frieden oder Ruhe. Wenn man entspannt ist, das ist Zustand von Ruhe, und wenn man sich leicht fühlt, spürt, das ist genau das Gegenteil von Rauheit und Schwere. Wenn die Voraussetzung von Samadhi ist, in so vielen Suttas wird erklärt, ganze Reihe von Bedingungen für Samadhi. Erst wird man Sadda haben. Ohne Sadda kein Samadhi, kein Vipassana, gar nichts. Sadda muss man im breiten Sinne verstehen, wir haben das schon erklärt. Das heißt nicht, dass nur die Buddhisten Sadda haben. Die anderen können auch Klarheit des Geistes haben, indem sie überzeugt sind, dass diese unsere Leiden in der Welt ist geistlich bedingt, und dass diese Welt auch ist, was wir erfahren in der Welt, ist geistlich bedingt, ist spirituell bedingt, dann hat man Sadda. Dann der Geist. Sadda ist auch erklärt als religiöse Liebe. Das ist auch Sadda. Ohne religiöse Liebe wird der Geist nicht zur Klarheit kommen. Hingabe. Wenn man diese Hingabe hat, was zusammen mit mit Klarheit geschieht, wird man sich dann Mühe geben, wird man diese wird man Kraft haben, Energie haben, Wenn man Kraft, Energie hat, dann wird man Freude, wahre Freude erfahren können. Ohne Energie keine wahre Freude. Ohne Energie, die auf Hingabe basiert ist, auf religiöse Liebe, keine wahre Freude. Wenn wahre Freude da ist, wird man glücklich sein. Wenn man glücklich ist, spürt man genau diese Entspannung und Leichtigkeit. Was Voraussetzung für Samadhi ist. Wenn man diese auf Grundlage von Freude, das auf religiöse Hingabe basiert ist, wenn man diese Leichtigkeit und Entspannung und Frieden hat, dann der Geist rutscht in Samadhi wie geschmiert auf Ghee, dass wir hier kochen auf Ghee, deswegen rutscht das so gut. Und wenn das rutscht so gut auf Ghee, dann sieht man die Sachen, wie sie wirklich sind. Sonst nicht. Es muss rutschen wie auf Ghee. Dann sieht man die Sachen, wie sie wirklich sind. Wenn man die Sachen sieht, wie sie wirklich sind, wird man allmählich zur Befreiung kommen können. Aber erst, es muss rutschen wie auf Ghee. Und wie kann es rutschen wie auf Ghee? In der Einspitzigkeit des Geistes, den Geist lenkt. In allen tieferen Zuständen des Geistes, Einspitzigkeit des Geistes, lenkt den Geist. Dann bye-bye Unruhe, bye-bye Depression. Bye-bye unheilsame Zustände des Geistes und guten Tag, große Freude und Seligkeit, Heiterkeit, die auf diese Funktion dominante Funktion von Einspitzigkeit des Geistes basiert ist. Wenn Weisheit kann nur zustande kommen, wenn diese Einspitzigkeit des Geistes im Geiste Prädominanz hat und alle anderen Faktoren von Bewusstsein folgen wie Armee. Das ist dann guter Zustand. Armee. Erste Panzerdivision. Okay, dann haben wir das. Grobheit. Nur dann, wenn diese Grobheit weniger wird, dann sieht man, wie im klaren Wasser, sieht man Fische, alles sieht man, wenn dieser Fisch mit dem Schwanz, nicht Fisch hat Schwanz auch, mit dem Schwanz sich in diese, auf diese Boden von Teich da schlägt, dann kommen diese Unreinheiten. So genauso sieht jemand mit dem mit Einspitzigkeit des Geistes und mit Leichtigkeit und Entspannung, was immer an Schmutz da durch diese Raubfische, Raubfische aufgehüllt wird, sieht man so klar, dass man dann weiß genau, was zu tun ist. Was ist der Unterschied zwischen Sankhara und Manasikara? Manasikara ist auch Sankhara. Alle Geistesfaktoren heißen Sankhara, indem sie durch Wille formiert sind, geformt. Geist selbst macht nichts anderes, nur Spiegelung von dem Objekt. Die Spiegelung von dem Objekt dass die geistigen Faktoren geben dann diesem Spiegelung einen Inhalt. Ohne diese Geistesfaktoren, die Kräfte sind, dann kein Inhalt von dem Spiegelung. Also Geist gleich Bewusstsein. Bewusstsein, ja. Damit wir reagieren, wir müssen Objekt empfangen, das ist Gefühl. Wir müssen ein Zeichen von dem Objekt nehmen, das ist Wahrnehmung. Wir müssen den Geist zu dem Objekt führen, damit wir ihn empfangen, das ist dann Wille oder Vitaka. Wir müssen dem Geist Richtung geben, das ist dann diese Manasikara und so weiter. Diese Kräfte dann geben dem Geist Inhalt. Je nach dem Inhalt ist unser Geist entweder heilsam oder unheilsam. Im Falle von einem Arahat, indem er nicht so Objekte empfängt, nicht empfängt durch Manipulation der Wille, ich mag das nicht. Dann wird man befreit. Das ist Zustand von Arahat, der nur Macht, aber nicht Macht im Sinne von heilsam oder unheilsam. Was ist der Unterschied zwischen Sankhara und Manasikara, haben wir erklärt. Also nur indem man empfängt nicht Objekt im Sinne von heilsam und unheilsam, wird man dann ein Arahat. Hm? gelangt man zu unterschiedlichen Einsichten, wenn man einerseits Vipassana übt. Gelangt man zu unterschiedlichen Einsichten, wenn man einerseits Vipassana übt, andererseits wie im Zen oder Dzogchen über Leerheit meditiert. Wie sehen dies aus? Wir werden darüber sprechen im Rahmen von Weisheit Parami. Jetzt haben wir nicht so viel Zeit übrig. Aber Weisheit, gibt es zwei Sorten von Weisheit. Viele, viele Sorten von Weisheit, aber diese zwei sind besonders wichtig zu verstehen. Es gibt unterscheidende Weisheit, das auch sehr wichtig ist. Ohne unterscheidende Weisheit wird man nie befreit. Und es gibt nicht unterscheidende Weisheit. Um sich zu befreien, wir brauchen beide Sorten von Weisheit. Niemand kann sich befreien ohne diese zwei Sorten von Weisheit. Jeder, der eine tiefere Erfahrung im Buddhismus hat, egal welchen Weg er übt, er wird diese nicht unterscheidende Weisheit unmittelbar erfahren. Ohne das keine tiefe sehr, sehr tiefe Erfahrung im Buddhismus. Aber der Bodhisattva, die meisten Bodhisattva sind Putujana, indem sie über diese ununterscheidende Weisheit, indem sie in der Welt bleiben möchten, durch Konzepte, meistens durch Konzepte meditieren. Sie verstehen das, aber sie in dem Ziel von Mahayana ist, zu überwinden Dualität zwischen Samsara und Nirvana. Sie wollen nicht nur Leerheit unmittelbar erfahren, sondern Leerheit im Sinne von Soheit von allen Phänomenen. Das ist die Bemühung von einen, der sich in Mahayana üben möchte. Kannst du zu diesem Begriff Soheit noch ein bisschen mehr sagen? Soheit, Tathata. Soheit ist nichts anderes als die wahre Natur der Welt. Wir haben schon erklärt, in die Nirvana ist nichts in diesem, in Pragya Paramita ist nicht für Bodhisattvas gesprochen, es ist auch für Arahat gesprochen in der Tradition. Die Soheit ist die wahre Natur der Dinge, ob man davon bewusst ist oder nicht bewusst ist. In dem Nichtwissen ist nicht etwas, was einen wahren Kern haben kann. Nirvana ist die wahre Natur der Dinge, ob wir davon bewusst sind oder nicht. Nirvana ist immer da. Es ist etwas, was nicht geschaffen ist. Deswegen, es muss immer da sein. Nur das, was geschaffen ist, ist vergänglich. Was nicht geschaffen ist, ist nicht vergänglich. Deswegen, erster Prinzip von Mahayana, die wahre Natur von Pratitya-Samutpada, von bedingten Entstehung ist, dass alles, was entsteht, in der Tat nicht entsteht und nicht vergeht. Anutpanam, Anirudham, es kommt nicht, es geht nicht, es entsteht nicht, es vergeht nicht, es wird nicht Anuchedam Ashashvatam, es ist nicht annihiliert und es ist auch nicht ewig. Aneka Artam, Anana Artam, es ist auch nicht eins oder es ist auch nicht viel. Es ist über alle Gegensätze. Die Gegensätze sind durch unseren Geist erzeugt. Die Gegensätze existieren nicht in der Realität, sind Geist erzeugt. Wenn man das sieht, dann sieht man die wahre Natur der bedingten Entstehung. Wenn man die wahre Natur der bedingten Entstehung sieht, die Konzepte kann man nicht als etwas Wahres wahrnehmen. Wenn man nicht mehr die Konzepte als etwas Wahres entfernt, sieht man die wahre Natur von bedingten Entstehung. Wenn man sieht die wahre Natur von bedingten Entstehung, was Leerheit ist, kommt man zur Befreiung. Das ist die Soheit. In diesem Sinne, es kommt dieselbe Lehre, kommt auch in Theravada, es ist nichts besonders Mahayana, nur in Mahayana wird es entwickelt. Zum Beispiel Channovada Sutta, Majjhima Nikaya. Nissitasa Chalitam, Anissitasa Chalitam Nati. Nur es gibt Bewegung nur für einen, der Nissita, der etabliert in der Welt ist. Wenn jemand nicht etabliert in der Welt, man hat keine Grundlage in der Welt, es gibt nichts, was sich bewegt. Sitasa Chalitam, Anissitasa Chalitam Nati. Wenn es gibt keine Bewegung, dann gibt es nichts, was kommt, es gibt nichts, was geht. Wenn Nisita Sachalitam, Nisita Sachalitam, dann wenn es kein Kommen und Gehen gibt, dann es gibt nicht hier, es gibt nicht da und es gibt nichts in der Mitte. Das ist dann der Ende von Leiden. So erklärt genau in den Suttas auch so. Es ist nicht besonders Mahayana. In Mahayana ist nur entwickelt diese Auffassung. Was ist das für eine Sutta? Channovada Sutta in Majjhima Nikaya. Wie erlebt ein Sotapanna die Welt? Der Sotapanna erlebt Welt, unterscheidet sich von Nicht-Sotapanna, indem Er erlebt die Welt als eine Illusion. Das ist die Natur von Sotapanna. Und indem er Sotapanna ist, er sieht nirgendwo etwas Ewiges und er sieht nirgendwo etwas Annihiliertes. Das ist dann Sotapanna. Bitte, bitte geben Sie sich Mühe. Für einen Sotapanna gibt es keine wahre Annihilation und es gibt keine wahre Beständigkeit. Deswegen, die Welt ist eine Illusion. Maya. Das ist auch genau, was der Bodhisattva sieht, genau dasselbe. Maya, Illusion, ist die Natur von Bewusstsein. Wird auch in den Suttas, in Suttanipata sehr klar gesehen. Indem wir das verstehen, finden wir wahre Wissen in der Welt. Wie erlebt ein Sotapanna die Welt? Na, das haben wir schon erklärt, wie eine Illusion, wie zweiter Mond, wie sehr viele, viele schöne, wie Spiegelung von Mond in Wasser, wie zweiter Mond, wie Sand, wie die Sandbürger in wie sagt man? Sandbürger in Himmel, wie diese Feuerchakra, Feuerrad und so weiter und so weiter. Schöne, schöne, wie diese Erzeugungen von Magie, diese Häschen, die auf dem Hut kommen. Manchmal Häschen, manchmal auch was anderes. Wie erlebt ein Sotapanna die Welt? Wie erlebt sie ein Arahat? Der Sotapanna erlebt das nur teilweise. Sotapanna erlebt das völlig. Arahat. Indem er, Arahat ist einer, der keine Hoffnung hat. Können Sie bitte Pfadfruchtmomente erklären? Wenn ich das kann, dann gibt es keine klaren Pfad- und Fruchtmomente. Dann da muss man erleben, kann man nicht erklären. Indem man über das geht. Ne? Kein Problem. Dann Sie können Visuddhimagga nachschlagen. Wie wird das erlebt? Sehr schöne Geschichte in Visuddhimagga. Dann ich erkläre etwas, damit wir nicht zu ernst sind. Heute ist nicht formell. In der alten Zeit, sie hatten keinen Kompass. Die Segel, Schiffe. Die Schiffe, Seefahrer. Die Kompass, kommt aus China in spätere Zeit. Erst, ich glaube, in Sung-Dynastie. Erst kommt das aus China. Kompass haben sie in China entdeckt. Vor dem bis 12., 13. Jahrhundert kein Kompass. Dann, wie wissen die Segler die Richtung? Sie wissen nach den Sternen, nach dem Mond, nach der Sonne. Und jetzt, wenn es wolkig wird, wie wissen Sie? Problem. Dann was machen Sie? Sie zichten auf dem Schiff, Sie zichten Samudakaka. Sie zichten die Krähe. Krähe, die haben besondere Käfige, dann geben sie gute Sachen den Krähen zu essen. Und wenn sie nicht Richtung wissen, dann los Krähe, geh. Dann die Krähe, was macht sie? Sie lange Zeit war sie im Käfig, konnte nicht raus, dann sie fliegt. Um Mast herum. Genauso der Meditierende, der Yogi, meditiert über Vergänglichkeit. Die Speed wird immer schneller, indem er gut meditiert. Er sieht nicht mehr entstehen, er sieht nur vergehen. So, die Krähen Kreisen um Mast. Und plötzlich, wenn die Krähe sieht, ein Festland, krak, fliegt sie in diese Richtung. Dann wissen sie, die Krähe hat bessere Augen, sie haben auch Instinkt. Dann sie wissen, Krähe krak, in diese Richtung fliegt. Das sind besondere große Krähen, mächtige Krähen. Dann wissen sie, in diese Richtung ist Festland. So genau, wenn der Meditierende hat lange über Anicca, Dukkha, Anatta meditiert, plötzlich in Horizont, Geisthorizont erscheint Festland und der Geist krak. So ungefähr erfährt man, wird man Sotapanna. Und welche Hoffnung hat der Arahat nicht mehr? Welche Hoffnung hat der Arahat nicht mehr? Ja. Dass man etwas in diese Illusion, etwas Festes schnappen kann. Das hat er schon vollkommen verloren. Deswegen, er bleibt immer in Leichtigkeit und Ruhe. Bitte die drei Aspekte von Samadhi nochmals deutlich machen. Nennen drei Aspekte von Samadhi nochmal deutlich machen. Oder sind die drei Stadien gemeint? Ich weiß nicht, was sind die drei Aspekte von Samadhi. Habe ich davon gesprochen? Da werde ich nicht schlau. Was sind drei Aspekte von Samadhi? Drei Aspekte von Samadhi. Wo habe ich sowas gezaubert? Vielleicht die drei von Neckermann? Nekama. Hm? Also, dass alle Paramis keins mitgehabt haben. Das ist eine Idee. Ach so. Ja. Zusammenhang. Ja. Das mag sein. Hm? Drei Aspekte von Nekama. Sehr samadhi. Und die drei Aspekte von Silas. Die hast du mal zusammen gegenübergestellt. Aber. Hm? Drei Aspekte von Samadhi. Erster Aspekt ist diese Sukha hier und jetzt. Hm? Zweiter Aspekt ist, dass man die Tugenden, die man braucht zur Verwirklichung, sammelt. Hm? Die sind auch durch Samadhi bedingt. Und dritte, dass man für Wohl der Wesen sich effektiv engagieren kann. Das sind die drei Aspekte von Samadhi. Auch indem Samadhi ist Frucht von Nekama, dann sind es auch drei Aspekte von Nekama. Was ist der Unterschied zwischen Samadhi und Jhanas? Jhana heißt Upanijana. Upanijana heißt, dass der Geist ist fähig, das Objekt auch von der Nähe zu kontemplieren. Und, wie Visuddhimagga erklärt, gleichzeitig Jhana auf Pali heißt die Hindernisse zu dieser näheren Kontemplation von Objekt ohne Unterbrechung zu brennen, zu beseitigen. Also das sind die zwei Aspekte von Jhana. Indem man nicht innen, nicht draußen, nicht durch andere Objekte, andere Symbolen von Objekten, Nimittas, von anderen Aufmerksamkeiten abgelenkt wird, wird man imstande sein, im Jhana Objekt zu kontemplieren, oder? Zu denken. Auf Sanskrit, Pali, denken und kontemplieren ist dieselbe Wurzel. Dhyā. Nur so wird man dann imstande sein, zu lernen, die Objekte wahrheitsgemäß zu unterscheiden. Wenn man nicht diese Fähigkeit hat, wird man im Inneren oder im Äußeren oder durch Symbolen von anderen Objekten oder durch andere Aufmerksamkeiten abgelenkt. Deswegen wird man nicht sehen, die wahre Natur der Objekte. Und Samadhi hat sehr breite Bedeutung. Nach der Lehre von Theravada, in jedem Geist, auch im verwirrten Geist, muss existiert eine Kraft, die die andere Geistesfaktoren zusammenhält. Diese Kraft dann heißt Samadhi. Aber in unheilsamen Zuständen des Geistes diese Kraft hat nicht dominante Rolle. Im Zustand von Jhana, diese Kraft hat dominante Rolle, dass er wird dann der Leiter von anderen Geistesfaktoren. Er wird nicht von den anderen Geistesfaktoren gelenkt, sondern er lenkt die anderen Faktoren. Das ist dann Zustand von Jhana. In Jhana, die Grundlage von Jhana, von der Möglichkeit von näheren Untersuchung von dem Objekt, liegt in Kraft diese Zentrifuge, kann man sagen? Zentrifuge, Kraft des Geistes, das kommt dann zu Vorschein. Nicht, es wird nicht gelenkt von anderen, sondern es wird Führer von den anderen. Deswegen wird der Geist nicht mehr abgelenkt. Und dann hat er eben durch diese dominante Funktion von diesem Geistesfaktor oder diese Kraft, dann hat er Möglichkeit, sich mit dem Objekt zu vereinigen. Wenn es nicht dominante Rolle hat, dann er kann sich nicht mit diesem Objekt vereinigen. Er wird immer abgelenkt. Innen, draußen, durch andere Manasikaras, durch andere Symbolen von Objekten, Nimittas. Deswegen, er ist in Unruhe. Der Geist, der, wo Samadhi dominante Funktion hat, ist in Ruhe. Manifestation von Samadhi ist Ruhe und Sukha. Santi und Sukha. Wie wissen wir, dass wir Samadhi hat dominante Rolle, indem diese dominante Rolle sich in Sukha und Santi, Frieden und Sukha, Glückgefühl manifestiert. Dieser Glückgefühl ist aber ruhiges Glückgefühl, heilsames Glückgefühl. Es gibt auch unheilsame Glückgefühl, das aber nicht diese Qualität von Ruhe hat. Ich habe noch eine Frage, wie verbrennt, oder wie du sagst, brennt Jhana denn die Hindernisse? Brennt die Hindernisse, richtig. Die Hindernisse sind dann die fünf Nivaranas, werden als fünf Nivaranas genannt. Wenn diese Zentrifuge, Kraft des Geistes hat dominante Rolle, dann sie werden beseitigt. Wenn nicht dominante Rolle hat, sie werden nicht beseitigt. Deswegen wird man von Sinnenobjekten abgelenkt, von anderen Symbolen, Objekten abgelenkt, andere Manasikaras abgelenkt, innen und draußen, immer abgelenkt. Aber das ist doch bei Samadhi auch so. Bei Samadhi, hast du ja gerade gesagt, hat auch die Kraft des Geistes, wenn sie eine dominante Rolle hat, auch dieselben Funktionen, auch die fünf Hindernisse zu beseitigen. In Samadhi auch. Ich verstehe nicht. In Samadhi. Also gibt es doch die Kraft des Geistes, auch die Hindernisse zu beseitigen, nicht nur in Jhana. Samadhi und Jhana kommen hier, das ist ähnliche Bedeutung. Ja. In Jhana hat Samadhi dominante Rolle, habe ich erklärt. Ja. Sonst nicht. Indem es dominante Rolle hat, kann es die Hindernisse brennen. Wenn es nicht dominante Rolle hat, kann es nicht brennen. Ist das klar? Ja, ich hatte immer verstanden, dass die Jhana entsteht ja erst, wenn keine Hindernisse mehr da sind. Das ist gleichzeitig. Okay. Nicht erst oder wer war erst? Ei oder Kucke. Kicke. Händchen. Beide haben eine Spitzigkeit und sind Mittel zum Zweck von Erkenntnis. Beide haben eine Spitzigkeit und sind, nein, ich habe es schon erklärt, haben die Jhanas schon Vipassana-Charakter durch das Reflexion der fünf Jhana-Faktoren? Ja, natürlich, das haben sie schon. Wenn man die fünf Jhana-Faktoren heißen Jhana-Angas. Anga ist nichts anderes als Hetu, Ursache. Wenn die Ursache ist da, Wirkung ist da. Wenn man sieht, dass diese Ursache von Jhana entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmen, dann ist man in Vipassana schon. Okay. Dann jetzt wichtig ist zu verstehen, wenn man die Jhanas übt, muss man fünf Meisterschaften üben. Ein von den Meisterschaften ist, dass man auch diese fünf Faktoren sieht und versteht, dass sie, aber indem man Samatha übt, man bleibt nicht bei Betrachtung von den Entstehung und Vergehen in jedem Augenblick. Man nur betont die Tatsache, dass sie da sind und dass sie die Ursache für Jhana sind. Wie ist das bei den Tieren? Muss man fragen. Haben Sie einen ganz normalen Rupa-Nama-Bewusstseinsprozess? Alles ganz normal. Alles ganz normal, alles gleich. Wir sind eine Familie. Alle Tierarten gleich. Na, was Nama-Rupa anbetrifft, sind gleich, natürlich. Nur die Tiere können nicht entwickelte Zustände von Weisheit und Iban. Außer in den Jatakas. In Jatakas, aber sie Iban diese Zustände, aber sie können sich nicht befreien als Tiere. Im Sinne, sie haben sie, aber können sich nicht befreien. Das auch in Jatakas, die Tiere können sich nicht befreien. Man muss entweder Mensch oder Gott sein, damit man sich befreien kann. Aber die Tiere können sehr intelligent sein. Intelligenter manchmal als die Menschen. Ja, genau, ja, auch absolut richtig. Elefant zum Beispiel. Ja, dann haben wir schon erklärt, wenn ja, was ist dann der Unterschied zum Menschen? Der Unterschied zum Menschen ist, dass wir haben mehr Möglichkeit, Intellekt zu entwickeln als die Tiere. Sonst gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Die Rupas sind die gleichen Rupas und die Namas sind die gleichen Namas. Nur Fähigkeit zur Entwicklung ist begrenzt bei den Tieren. Deswegen, sie können sich nicht befreien. Aber wir haben unbegrenzte Möglichkeiten. Dann bitte, bitte, benutzen Sie das. Wer war Asanga und wann hat er gelebt? Naja, das ist nicht so wichtig, wir sind bei Meditation. Asanga war ein von den wichtigsten buddhistischen Lehren. Lehren. Ja. Ein von den wichtigsten Lehren in Buddhismus, der sehr, sehr dominante Rolle gespielt hat, besonders in Übertragung von Yogacara-Schule. Das sind zwei große Helden von Buddhismus, ist zwei Brüder, Asanga und Vasubandhu. Die haben sehr viel zur Entwicklung von buddhistischem Denken beigetragen. Und werden in allen Schulen, Klostern, Universitäten, monastischen und auch weltlichen Universitäten studiert als die Hauptdenker von Buddhismus. Und Asanga ist gesehen als, er hat die Übertragung von Maitreya, von Buddha Maitreya, so ist die Legende. Es mag sein, dass Maitreya ein historischer Yogi war, auch Person war. Über die bloße Bewusstseinsschule im Buddhismus, was eine von den zwei wichtigsten Schulen von Philosophie ist, was als Yoga basiert ist. Und er hat gelebt, wenn man schon ungefähr im 4. Jahrhundert in Ayodhya. Und die beiden Brüder Asanga und Vasubandhu kommen aus Peshawar, heutige Pakistan, geboren in Brahmanenfamilie, Kausika, Kausik. Große Brahmane-Familie, drei Brüder, alle drei waren Mönche und diese zwei werden dann weltberühmte Mönche. Die haben in Gupta-Zeit in Indien die ganze Philosophie tief beeinflusst. Ist das Werk von in Äquivalent von Abhidhamma. Ja, das ist nichts anderes als Mahayana Abhidhamma, kann man sagen. Leiden denn die Brahmanen, wenn sie buddhistische Mönche werden? Natürlich, das ist gesellschaftliche Gliederung. Jeder weiß in Indien, zu welcher Kaste. Wenn ihr genug die Namen zu hören, dann weiß man schon, zu welcher Kaste man gehört ungefähr. Man braucht nicht. Und wenn er Name ändert, er wird ein Mönch. Jeder weiß ungefähr, zu welcher Kaste er gehört. Das ist in Indien ist jeder weiß. Das ist so lange Tradition wie Indien. Es war immer da. Aber und innerhalb des Sanghas? Innerhalb des Sanghas? Da Sariputta, Moggallana waren auch Brahmanen. Die Nagarjuna, die meisten, weil die Brahmanen haben sich von Anfang mit Gelehrsamkeit beschäftigt. Die waren die Vedas übertragen. Deswegen die meisten wichtigen Denker waren Brahmanen. Dhammatika auch ein Brahmane. Ja, vielleicht, ich habe diese Hintergrund da. Das mit der Wiedergeburt, Umzug des Geistes, verstehe ich nicht. Na prima, da muss man lernen. Wenn man nicht versteht, muss man lernen. Das das da, dort für mich, was das ist, bitte, bitte, Jnana Bodhi. Das mit der Wiedergeburt, Umzug des Geistes, verstehe ich nicht. Das tönt für mich wie die Seelenwanderung, tönt, das tönt für mich wie die Seelenwanderung. Tönt, ja. Das Existieren eines Selbst. Dann wurde mein kleiner, in Anführungszeichen, Geist in einem neuen Wesen zur, dann würde mein kleiner, in Anführungszeichen, Geist in einem neuen Wesen zur Welt kommen. Das ist doch ein Widerspruch zur Lehre. Was verstehe ich da nicht richtig? Danke. Ja, wir haben das schon erklärt. Der Geist kann nicht existieren ohne Geistesfaktoren. Die Sankharas, die Kräfte, die Inhalt dem Geist geben. Die Hauptkräfte sind die andere Aggregate. Unsere Existenz ist nichts anderes als 5 Aggregate. Wenn man 5 Aggregate sieht, verliert man eine Auffassung von einem wahren Subjekt und wahren Objekt. Ein Bhokta, Bhokta heißt einem, das genießt, und etwas, was genossen wird, wird zerbrochen eben durch diese Auffassung von 5 Aggregaten. 5 Aggregaten sind Inhalt von unserer Erfahrung in der Welt. Die, zu diesen 5 Aggregaten gehört auch Bewusstsein, Bewusstsein-Aggregat. Bewusstsein-Aggregat kann nur stehen, Vijnana-Titi, indem es mit Rupa-Aggregat, mit Vedana-Aggregat, mit Wahrnehmung-Sanya-Aggregat und mit Wille-Aggregat verbunden ist. Sonst steht nicht Bewusstsein. Die andere, wenn sie nicht da sind, diese weltliche Bewusstsein auch, kann nicht existieren. Es ist durch bedingte Entstehung. Damit der Geist sich bewegt, und Geist ist weltlicher Geist ist nichts anderes als Bewegung. Er muss Objekt empfangen, er muss Objekt wahrnehmen, Objekt muss da sein, Rupa, und er muss die Willenfaktoren, die Wille und die Willenfaktoren zu dem Objekt lenken. Sonst wird er nie imstande sein, die Welt zu erfahren und in der Welt weiter zu bleiben. Dann was bewegt Geist von einer Existenz, Bewusstsein von einer Existenz zu dem anderen Existenz, ist nichts anderes als diese Sankharas, die entweder heilsam sein können oder unheilsam sein können oder unbeweglich sein können in höherer Samadhi. Wird der Geist unbeweglich in vierter Jhana und in Arupas. Deswegen, wenn die Welt sich löst, die Welt von vierter Jhana löst sich nicht, weil der Geist bleibt da unbeweglich. Dann kommen wir wieder von vierter Jhana nach dritte, von dritte nach zweite, zweite nach erste und dann kommen wir zu dieser Welt. Dann am Anfang sind wir ähnlich zu den Göttern, dann sind wir verdorben wie heutzutage. Dann allmählich wieder löst sich das alles. So alles ist nichts anderes als die Zustände von Bewusstsein, die durch Rupa, die durch Wahrnehmung, die durch Gefühl und die durch Wille bedingt sind. Das ist unsere Erfahrung von der Welt. Im Inneren gibt es nichts Beständiges, im Äußeren gibt es nichts Beständiges. Alles, was existiert, existiert in Bezug zu dem anderen. Und die Grundlage von unserer Erfahrung ist eben Bewusstsein, das durch andere bedingt ist. So, dann jetzt machen wir Pause und wir haben alle Samen.